Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News hielten die nationale Aktion gegen Saat-Stationierung und die Bürgeraktion der Stadt Pyeongtaek gegen Saat- und Milzbrand-Bacillus am 16. März vor der US-Luftwaffenbasis Osan in der Stadt Pyeongtaek, Bezirk Gyeonggi, eine Pressekonferenz ab und kritisierten die Saat-Stationierung durch die USA und Südkorea.